Walter Ruttmann Weekend, ein Hörfilm von 1930. Produziert mit dem Tri-Ergon-Filmtonverfahren. Ein reines Geräuschhörspiel, ein absolutes Hörspiel, wie Weil es gefordert hatte.